Komm mit nach Kroatien, an die blaue Adria, von Istrien bis Dalmatien, da sehen wir uns wie jedes Jahr. Komm mit nach Kroatien, ein Sommertraum zum Glücklichsein, von Istrien bis Dalmatien, ein Paradies im Sonnenschein. Tausend Inseln, tausend Strände, sie laden uns zum Träumen ein. Wo die rote Sonne sanft im Meer versinkt und sein Rauschen leise durch die Nacht erklingt. Wo ein Boot im Hafen mit den Wellen zärtlich spielt und das Glück im Mondschein unseren Traum erfüllt. Komm mit nach Kroatien, an die blaue Adria, von Istrien bis Dalmatien, da sehen wir uns wie jedes Jahr. Komm mit nach Kroatien, ein Sommertraum zum Glücklichsein. Von Istrien bis Dalmatien, ein Paradies im Sonnenschein. Tausend Inseln, tausend Strände, sie laden uns zum Träumen ein. Am Ufer sieht man Lichter, sie spiegeln auf dem Meer. Der Südwind trägt Musik von einer Insel zu uns her. Wir beide unter Palmen bei Wein und Kerzenschein. Ein Fest im kleinen Fischerdorf lädt uns zwei dazu ein. Komm mit nach Kroatien, an die blaue Adria. Von Istrien bis Dalmatien, da sehen wir uns wie jedes Jahr. Komm mit nach Kroatien, ein Sommertraum zum Glücklichsein. Tausend Inseln, tausend Strände, sie laden uns zum Träumen ein. Komm mit nach Kroatien. Da sehen wir uns wie jedes Jahr. Komm mit nach Kroatien, ein Sommertraum zum Glücklichsein. Von Istrien bis Dalmatien, ein Paradies im Sonnenschein. Tausend Inseln,